Lektion 10 im Alltag. Hallo Li Hua, das ist Tanja. Heute ist ihr Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke, Li Hua, und herzlich willkommen auf der Party.